Und gib dem Verwandten sein Recht, ebenso den Armen und dem Sohn des Weges, das ist der Reisende, und handel nicht ganz verschwenderisch. Und jetzt werden also alle Verwandten erwähnt, nach den Eltern. Ja, aber es wird auch erwähnt, dass man nicht verschwenden soll. Denn oft ist es ja leider so, dass, wenn wir über die Rechte des einen lesen, dann übertreiben wir darin und sehen nur noch das und lassen den anderen, der auch Rechte hat, in der Schwebe. Nein, gebt jedem so viel, wie es rechtens ist, und verschwendet nicht. Und man kann ja auch nur die Rechte der Menschen, auch den Rechten nachkommen, wenn man sich selbst von Verschwendung hütet. Denn sonst wird man ja immer sagen, ich habe hier selbst nichts, weil ich mein Geld nämlich und meinen Besitz für Unnützes verschwendet habe. Und wir müssen alle verstehen, dass wenn jemand mit einem Anliegen oder einer Bitte zu uns kommt, dann hat Allah uns die Gelegenheit zu einer guten Tat geschickt. Das ist ein Test von Allah. Wenn wir ihn bestehen, Rahma, Barmherzigkeit, wenn nicht, dann wird auch uns keiner beistehen. Wenn wir nicht helfen, wird auch uns nicht geholfen werden. Ja, wie es in einer Aussage heißt, wer seinem Bruder im Diesseits beisteht, Allah wird ihn im Jenseits am Tag der Auferstehung, wird Allah ihm beistehen. Was ist jetzt genau Verschwendung? Davon gibt es viel, da gibt es viel, viel, viel zu sagen, aber eine so grobe Definition oder Beschreibung von was Verschwendung eigentlich ist. Verschwendung ist da, wo die Selbstdarstellung gewollt ist, um prominenter als andere zu wirken. Wenn man etwas hat, Allah einen Besitz gegeben hat, dann ist Qualität und auch üppig zu leben, ist nicht schlecht, ist nicht verwerflich. Es steht nicht im Widerspruch zu dem, was Islam auch geboten hat. Natürlich gibt es Variationen, gibt es auch verschiedene Möglichkeiten, Frömmigkeit auszuleben. Aber da, wo die Eitelkeit ins Spiel kommt und man um dem Wettstreit mit anderen Willen etwas ausgibt, da ist es geboten, Vorsicht walten zu lassen. Und es ist gewarnt worden, gewiss, die Verschwender sind die Brüder der Shayatin, der Satane. Und der Satan ist gegenüber seinem Herrn sehr undankbar. Das heißt, Shaitan wird versuchen, uns zur Verschwendung zu bringen. Warum? Weil wir dann auch zu vielen anderen guten Taten nicht mehr in der Lage sein werden. Doch wenn du dich nun von ihnen abwendest, im Trachten nach einer Barmherzigkeit von deinem Herrn, die du dir erhoffst, so sag zu ihnen milde Worte. Jetzt ist es ja manchmal so, man ist selber nicht in der Lage dazu, zu helfen, was zu geben, weil man zum Beispiel selber verschuldet ist. Man zeigt das aber keinem und die Leute denken vielleicht, dass nein, dem geht's ja gut und kommen und bitten und fragen dich, was ist dann zu tun? Man soll nicht grob werden und harte Worte benutzen und schimpfen. Ja, wa amma sa'ila fala tanhar. Was den Bittenden angeht, so schimpfe ihn nicht aus, sondern man soll milde Worte gebrauchen, qawlu ma'rufun, eine gute Rede, Und vergeben ist besser als eine Sadaqa, als ein Almosen, der Beleidigung oder Schädigungen folgen. Das haben wir in Surat al-Baqarah schon gelernt. Und lasse deine Hand nicht an deinen Hals gefesselt sein. Strecke sie aber auch nicht vollständig aus. Sonst würdest du getadelt und aller Mittel entblößt dasitzen. Also auch in dieser Angelegenheit auch wieder die Mitte. Nicht zu viel geben, dass man selber nichts mehr hat, aber auch nicht geizen und knauserig sein, die Hand an den Hals gefesselt sein lassen. Gewiss, dein Herr gewährt die Versorgung großzügig, wem er will, und bemisst auch. Gewiss, er kennt und sieht seine Diener wohl. Das ist ja alles Prüfung. Mal so, dass es einem gut geht, man keine finanziellen Sorgen hat, und mal ist es so, dass man große finanzielle Sorgen hat, und das alles ist eine Prüfung von Allah. Und tötet nicht eure Kinder aus Furcht vor Verarmung. Wir versorgen sie und auch euch. Gewiss, sie zu töten ist ein großes Vergehen, ist eine Kabira, ein großes Verbrechen. Und nähert euch nicht der Unzucht. Gewiss, sie ist etwas Abscheuliches. Und wie böse ist der Weg. Und das heißt hier nicht, tut oder handelt nicht oder praktiziert nicht die Unzucht, sondern hier heißt es, nähert euch nicht mehr der Unzucht. Also alle Wege und alle Handlungsweisen und alle Taten, die sogar dazu führen könnten, dass am Ende des Weges die Unzucht steht, dann geht noch nicht mal auf diesen Weg, nähert euch noch nicht mal dessen, was dazu führen könnte, denn es ist etwas Abscheuliches und wie böse ist der Weg. Und tötet nicht die Seele, die Allah verboten hat zu töten, außer aus einem rechtmäßigen Grund. Das heißt, Verbrechen kann gesühnt werden nach ordnungsgemäßigen Urteil und Zeugen und Gerichtsurteil. Wer ungerechterweise getötet wird, dessen nächsten Verwandten haben wir Ermächtigung erteilt, Recht einzufordern. Doch soll er nicht maßlos im Töten sein, denn ihm wird gewiss geholfen. Und nähert euch nicht dem Besitz des Waisenkindes, außer auf die beste Art, bis es seine Vollreife erlangt hat. und erfüllt die eingegangene Verpflichtung. Gewiss, nach der Erfüllung der Verpflichtung wird gefragt werden. Ja, man kann nicht einfach Versprechungen machen und dann diesen Versprechungen nicht nachkommen. Wir werden gefragt werden. Wir sind Rechenschaft schuldig über das, was wir so versprochen haben, die Verträge, die wir so eingegangen sind. Ja, und das heißt auch hier wieder, nicht mal in die Nähe des Besitzes des Waisenkindes. Auch wieder ganz große Vorsicht geboten. Und gebt volles Maß, wenn ihr messt, und wägt mit der richtigen Waage. Das ist besser und eher ein guter Ausgang. Ja, und weil das ist etwas, wenn einer das nicht macht, dann gucken sich andere das auch ab und jeder will dann einen Vorteil in seinem Handel, in seinem Profit. Und der Verderb ergreift wirklich die ganze Gesellschaft. Und dort, wo Korruption ist, dort kann nichts mehr richtig gemacht werden. Und verfolge nicht das, wovon du kein Wissen hast. Gewiss, Gehör, Augenlicht und Herz, alle diese, danach wird gefragt werden. All diese Organe und diese Mittel, Wissen zu erlangen, sich zu beschäftigen, Ohren, Augen, Herz, alle diese werden vor Allah Rechenschaft ablegen müssen. Qatada, radiallahu an, ein Mufassir, sagt, sagt nicht, ich sah, wenn ihr nicht gesehen habt. Und sagt nicht, ich hörte, wenn ihr nicht gehört habt. Und sagt nicht, ich las, wenn ihr nicht gelesen habt. Also seid genau mit dem, was ihr da von euch gebt. Seid nicht ungenau, gebt nicht Halbwahrheiten weiter. Verfolgt nicht Dinge, wovon ihr nichts Genaues wisst. Ja, eigentlich hat man nichts gesehen, aber aus reiner Neugier oder Nase in Dinge und Angelegenheiten stecken, die einen nichts angehen. Genauso einen Verdacht zu verfolgen, ohne Wissen über jemand einfach einen üblen Verdacht haben. Ja, weil Ohr, Auge, Herz, worin diese auch immer involviert sind, darüber werden wir gefragt werden. Jede wird einzeln Rechenschaft ablegen müssen. Das heißt Gerüchte, Halbwahrheiten, üble Nachrede, Propaganda weitergeben, sich damit beschäftigen, daran denken. Ja, jetzt fragt jeder sich mal, wie viel Prozent seiner Lebenszeit verbringt er vor dem PC? Und wie viel Prozent dieser Zeit involviert er sein Ohr, sein Gehör, sein Herz, sein Augenlicht für Gutes und wie viel für, naja, Grauzone und wie viel für wirklich Schlechtes? Wofür benutze ich so meine Gaben, die Allah mir gegeben hat? Meine Mittel, mit denen ich eigentlich die Wahrheit finden und pflegen und vertiefen sollte? Mit welchen Bildern im Herzen stehe ich auf, wenn ich dann mal von dieser Beschäftigung aufstehe? Ja, und in der Forschung ist es mittlerweile klar, dass die Bilder, die man von Kindheit auf gesehen hat, dass diese im Gedächtnis verhaften bleiben, die werden nicht gelöscht, ja, die vergehen nicht einfach und verblassen auch nicht einfach, sondern alles wird gespeichert im Unterbewusstsein, ja, und sind somit irgendwo Teil unserer Persönlichkeit. Ja, und wie soll man dann Gutes denken, Reinlichkeit lieben und gebieten, aufs Wesentliche konzentrieren? Ja, wie soll man im Gebet an das denken, woran man denken soll? Ja, wenn man eigentlich im Gebet nur damit beschäftigt ist, was der und der gesagt hat, was eigentlich gar nicht für deine Ohren bestimmt war. Und all diese Organe also müssen mit involviert werden in gottesdienstliche Handlungen, in Ibadah. Die müssen bewahrt bleiben, diese Sinne, die Allah uns gegeben hat. Und an Tag der Auferstehung werden wir Rechenschaft ablegen müssen. Und gehe nicht übermütig auf der Erde einher. Du wirst die Erde ja nicht aufreißen, noch die Berge an Höhe erreichen können. Also du bleibst Mensch, dann benimm dich auch wie ein Mensch. Achte deiner Herkunft, achte darauf, wohin du gehst und verhalte dich nicht übermütig. Das schlechte Verhalten in alledem ist bei deinem Herrn verabscheut. In all dem, was wir gerade gelesen haben. Das ist etwas von dem, was dir dein Herr an Weisheit als Offenbarung eingegeben hat. Und setze neben Allah keinen anderen Gott, sonst wirst du in die Hölle geworfen, getadelt und verstoßen. ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ Hikma ist die Weisheit. Muhkam heißt aber auch fest, solide, fest ineinandergefügt. Ja, also das sind hier festgefügte, solide Wahrheiten, die eine Basis und einen Nutzen haben. Keine Meinungen, keine Spekulationen. Nein, wer das so und so macht, er wird das und das Ergebnis im Jenseits sehen. Hat denn euer Herr für euch die Söhne erwählt und sich selbst unter den Engeln Töchter genommen? Ihr sagt, dafür war ein gewaltiges Wort. Ja, das haben wir schon besprochen, diese Aqida, diese Glaube der Araber, der Jahiliya, der Zeit der Unwissenheit, dass sie die Engel als Töchter Allahs bezeichneten, obwohl in ihrer Kultur, in ihrem falschen Verständnis, Söhne etwas waren, was Ehre und Stärke den Eltern verlieh. Wir haben doch in diesem Koran die Botschaft verschiedenartig dargelegt, damit sie bedenken. Doch mehr dies ihnen nur die Abneigung. Ja, weil wenn das Herz nicht mit involviert ist im Lesen, im Lernen des Koran, dann kann das Herz auch nicht Allahs gedenken und auch nicht Rechtleitung finden. Sag, wenn es neben ihm doch andere Götter gäbe, wie sie sagen, dann würden sie wahrlich nach einem Weg zum Besitzer des Thrones trachten. Preis sei ihm, überaus hoch erhaben ist er über das, was sie sagen. Also diese ganzen Lügen und erfundene Dinge, die sie über Allah sagen und über die Göttlichkeit anderer sagen, Allah ist hoch erhaben über das, das erreicht ihn nicht mal, was sie da alles sagen. Ihn preisen die sieben Himmel und die Erde und wer in ihnen ist. Es gibt nichts, was ihn nicht lobpreist. Ihr aber versteht, ihr preisen nicht. Gewiss, er ist nachsichtig und allvergebend. Also muss man sich mal vorstellen, wenn ihr mal spazieren geht, der Boden unter euch, der Himmel über euch, die Sterne am Himmel, die Bäume auf der Erde, die einzelnen Blätter, die Lebewesen in den Wäldern, im Gewässer, im See, im Meer, alles lobpreist Allah. Wir verstehen dieses Lobpreisen nicht, aber alles lobpreist Allah und wollen wir die einzigen sein, die das verweigern, Allah zu lobpreisen. Wenn du den Koran vorträgst, machen wir zwischen dir und denjenigen, die an das Jenseits nicht glauben, einen unsichtbaren Vorhang. Wir legen auf ihre Herzen Hüllen, so dass sie ihn, den Koran, nicht verstehen und in ihre Ohren Schwerhörigkeit. Und wenn du im Koran deinen Herrn allein, ohne ihre Götter erwähnst, kehren sie aus Abneigung den Rücken. Ja, das ist ja manchmal so. Manchmal, Allah bewahre, dass wir dazu gehören, dass man den ganzen Koran liest und hört und verlesen bekommt und das trotzdem keinen Eindruck auf das Herz hinterlässt. Ja, also die Information alleine aufnehmen ist es wohl dann nicht, sondern man muss im Herzen auch die Bereitschaft und den Glauben an das Jenseits tragen. Wir wissen sehr wohl, worauf sie hören, wenn sie die zuhören und auch, wenn sie sich in vertraulichen Gesprächen befinden. Wenn die Ungerechten sagen, ihr folgt doch nur einem Mann, der einem Zauber verfallen ist. Also wir wissen sehr wohl, worauf sie hören, nämlich wenn sie dann mal kommen und dir zuhören, dann suchen sie nur nach Dingen, die sie gegen dich verwenden können. Das und das hast du also gesagt. Seht ihr, der hat das und das gesagt und das können wir doch als Beweis nehmen dafür, dass er falsch liegt oder ein Ausubillah, die Anschuldigung, die sie gegen ihn vorbrachten. Schau, wie sie dir Gleichnisse prägen und so sind sie abgeirrt, dass sie keinen Weg mehr finden können. Und sie sagen, sollen wir etwa, wenn wir bereits Knochen und Überreste geworden sind, denn wirklich als neue Schöpfung auferweckt werden? Ja, das war ihr tiefer Unglaube an das Jenseits und die Auferstehung. Sag, seid Steine oder Eisen, also selbst wenn ihr Steine oder Eisen wäret, oder etwas Erschaffenes von der Art, die in eurer Vorstellung noch schwerwiegender wäre. Dann werden sie sagen, wer wird uns ins Leben zurückbringen? Damit ist gemeint, selbst wenn ihr Stein, Eisen oder noch etwas Schwerwiegenderes oder Härteres wäret, auch dann würde Allah euch zurückbringen. Dann werden sie sagen, wer wird uns ins Leben zurückbringen? Sag, derjenige, der euch das erste Mal erschaffen hat. Ja, also die Tatsache, dass ihr jetzt da seid, die ist doch Beweis dafür, dass jemand dazu in der Lage war, euch das erste Mal zu erschaffen. Warum sollte es für ihn schwer sein, dasselbe noch einmal zu tun? Etwas zu wiederholen ist ja in unserer Logik einfacher als etwas, das erste Mal neu zu beginnen. Dann werden sie vor dir die Köpfe schütteln und sagen, wann wird das sein? Sag, vielleicht wird es bald sein. Also der Unglaube ist so tief verhaftet, dass sie die Köpfe schüttelnd fragen, dass wann soll das denn? Wir würden heute sagen, wann wird das denn angeblich sein? Am Tag, da er euch rufen wird und da ihr mit seinem Lob antworten und meinen werdet, ihr hättet nur ein wenig verweilt. Das Leben dieser ganzen Welt wird einem wie eine kurze Weile erscheinen. Und sag meinen Dienern, sie sollen das, was am besten ist, sagen. وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. Schon wieder Ahsan. Ihr schaut, wie oft das Thema Taqwa, Sabr und Ihsan vorkommt. Die sollen das sagen, was Ahsan ist, das Beste sprechen. Die Diener Allahs sind die, die das sprechen, was das Beste ist. Wer an Allah und den jüngsten Tag glaubt, soll Gutes sprechen oder schweigen. Die Zunge ist doch das, was am meisten die Menschen dazu bringen wird, oder es am meisten so machen wird, dass die Menschen auf ihren Angesichtern ins Höllenfeuer geschleift werden. Das ist alles aus Hadithen, das ich euch gerade in Kurzform berichte. Was ist denn dann Ahsan? Ahsan ist unter anderem wahr, gerecht, mit Milde, auf Basis von Wohlwollen, nützlich, passend. Das ist auch wichtig. Manchmal sind wir so wahrhaftig, dass wir überall und jedem ins Gesicht die Wahrheit, muss man schon fast sagen, werfen, ungeachtet dessen, ob es gerade passend und nützlich ist. Oder ob es vielleicht einen anderen Augenblick gäbe, wo es nützlicher und passender wäre. Ja, man muss nicht immer überall alles sagen. Es gibt auch eine passende Ort, passende Zeit, passende Umstände. Auch das muss geachtet werden. All das sind jetzt nur ein paar Kleinigkeiten. Der Ton muss auch manchmal stimmen. Ja, du kannst eine sehr gute Sache sagen, aber in einem solch verachtenden und spitzfindigen und anschuldigenden Ton, dass die Botschaft, die man ungehört hört, dass die viel schlimmer ist als das, was man eigentlich gesagt hat. Ja, all das muss geachtet werden. Die Gefühle des Nächsten müssen geachtet werden. Man darf nicht erniedrigend, verabscheuend, verachtend wirken. Hochmut in der Rede muss auch, davor muss aufgepasst werden. Ja, denn ein wenig Unausgeglichenheit der Zunge kann den anderen verletzen. Und Shaitan macht genau diese, in Anführungsstrichen, Kleinigkeiten zum Grund für große Zwietracht. Ja, man hat manchmal mit einem Wort angefangen, eine Kleinigkeit. Und wozu führt das? Der eine ist verletzt, dann ist man selber wieder sauer, dass er überhaupt verletzt ist. Du machst ja eine große Sache draus und der sagt, ja, aber du hast das und das gesagt. Der andere ist dann böse, dann ist man selber auch wieder böse, warum er einem nicht verzeiht. Geht wieder zum Dritten und sagt, guck mal, der will mir nicht verzeihen, der ist empfindlich. Und der Dritte ergreift dann auch wieder Partei und es entstehen große Streitereien, Familien gehen auseinander. Ja, und das ist jetzt keine Übertreibung, genauso passiert das. Genauso passiert das viel zu oft. Und wenn wir dieses eine Prinzip doch nur behalten würden, dann werden viele, viele Probleme gar nicht erst entstehen. Und ein Großteil unserer Zeit wird darin verschwendet, dass wir uns immer wieder erklären müssen. Ich meinte es nicht so, so habe ich das nicht gesagt. Ich meine ja nur, ich sage ja nur. Ja, und die Dinge, die eigentlich wichtig wären zu tun, unsere Verantwortungen, unsere Pflichten, Wichtiges, Nützliches, Gutes zu tun, zu verbreiten, all diese Aufgaben liegen unverrichtet, weil wir mit diesen Kleinigkeiten nicht aufpassen können und die zu großen Dingen werden und uns involvieren und unsere Zeit und Energie verschwenden, bis wir zu nichts mehr Nütze sind. Ja, also wo nochmal hat das alles angefangen? Beim unvorsichtigen Reden, beim Nicht-Ahsan, beste und schönste Art und Weise zu reden. Das heißt nicht, dass man auch mal streng sein muss mit Jüngeren, die unter deiner Verantwortung stehen, Kinder, für die du Erziehungsrecht in irgendeiner Form, Schüler oder andere, das Recht hast, diese zu erziehen, dann muss man natürlich auch mal Härte und Strenge, aber selbst da ist ein Wohlwollen vorhanden und bestimmte Grenzen werden nicht übertreten und in dieser Strenge ist das Gute dann, das ist auch dann Ahsan und beste und schönste Art und Weise. Ja, und das gilt dann also besonders für die, die für die Religion, für den Dien arbeiten, deren Art und Weise, deren Rede sollten sie besonders achten, sonst kann sehr viel verloren gehen. Und was da uns helfen wird, weil das kann kein Gericht der Welt entscheiden, wo man jetzt anständig und gut geredet hat und wo man über die Grenzen hinaus gewandert ist. Das Einzige, was uns da helfen wird, ist unser eigenes Gewissen und die Gottesfurcht, Taqwa, die wirft Licht auf Fehl- oder rechtes Verhalten. Und selbst wenn wir jemanden eine Aufzeichnung unserer Stimme vorführen, ja, unser Gewissen ist letztlich das Einzige, was uns sagen kann, wo wir gut getan und wo wir fehlgetan haben. Ja, wenn wir über uns selber Kontrolle erlangt haben, dann das ist der größte Mut, das ist die größte Leistung. Ja, die größte Leistung ist doch, dass ein anderer schimpft und ausfällig wird und wir das sogar mit einem Lächeln ertragen. Das ist doch die größte Geduld. Ja, wer sich nicht kontrollieren kann, was erwartet er dann von anderen? Ja, deswegen vornehmen, jeden Tag neu vornehmen. Heute werde ich mit keinem nörgeln, anschuldigend reden, herablassend reden, sticheln, beschuldigen, verleumden, Lügen verbreiten, Halbwahrheiten verbreiten, übertreiben, wo es nicht nötig ist zu übertreiben, eine Sache groß machen mit Ausschmückung und ja, manchmal erzählt man ja eine Kleinigkeit, die vielleicht jemand anders gemacht hat und schmückt die aus und pfeffert die und salzt die, damit sie noch spannender wird und so entstehen manchmal große Missverständnisse, die wirklich zu großen Unheil und Unordnung führen können und all das macht die Zunge. Deswegen, wer die Zunge kontrolliert, der Prophet Sassanum sagt auch, wenn ihr mir garantiert, was zwischen euren Kiefern, also die Zunge, und was zwischen euren Beinen, also der Schambereich ist, dann garantiere ich für euch das Paradies. Ja, deswegen heißt es also, und sag meinen Dienern, sie sollen das was am besten ist, sagen. Gewiss, der Satan stachelt zwischen ihnen zu Zwietracht auf. Der Satan ist ja dem Menschen ein deutlicher Feind. Euer Herr kennt euch sehr wohl. Wenn er will, erbarmt er sich euer, und wenn er will, straft er euch. Und wir haben dich nicht als Sachwalter über sie gesandt. Ja, also der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, ist nicht dafür gesandt worden, uns zu kontrollieren. Jetzt sagt das und jetzt sagt das und das ist Ahsan und das ist nicht Ahsan. Und Allah kennt uns sehr genau. Er möchte nicht von uns ein gekünsteltes Benehmen, gekünstelte Höflichkeit in uns sehen. Ein Schauspiel vor den Menschen. Und unser Inneres ist eigentlich voll von dunklen Gedanken und von giftigen Gedanken, sondern Allah weiß, wie wir sind, und vor ihm sollen wir rein sein, und das wird sich dann auch nach außen zeigen. Und dein Herr kennt diejenigen sehr wohl, die in den Himmeln und auf der Erde sind. Und wir haben ja einige der Propheten vor anderen bevorzugt, und Dawud haben wir ein Buch der Weisheit gegeben. Dawud war ein großer Prophet von Bani Israel, alaihi salam, und das ist Allahs Verteilung, wen er bevorzugt, wen er nicht bevorzugt. Sag, ruft diejenigen an, die ihr außer ihm angebt. Sie vermögen doch von euch, das Unheil weder hinwegzunehmen noch abzuwenden. Also wieso ruft ihr jemanden, der euch weder nützen noch zu schaden vermag? Diejenigen, die sie anrufen, trachten nach einem Mittel zu ihrem Herrn und wetteifern, wer von ihnen ihm am nächsten sei, und hoffen auf seine Barmherzigkeit und fürchten seine Strafe. Gewiss, die Strafe deines Herrn ist furchtbar. Und es gibt keine Stadt, die wir nicht vor dem Tag der Auferstehung vernichten oder mit strenger Strafe strafen werden. Die steht im Buch der Vorsehung verzeichnet. Subhanallah. Ja, ob Individuen oder Gemeinschaften, es gibt kein Haus auf dieser Welt, was nicht irgendwann öde und verlassen daliegen wird oder sogar ganz vernichtet werden wird. Keine Gemeinschaft auf dieser Welt, das war noch nie so und das wird auch nie sein, wird ewig auf dieser Welt verbleiben oder kann alle Zeiten überdauern. Ja, unsere Gemeinden sind auf den verlassenen Spuren anderer Gemeinden aufgebaut. Ja, wenn man irgendwo neue Ausgrabungen hat und alte römische Siedlungen ausgräbt, ja, dann müssen wir doch kurz mal innehalten und nachdenken, dass diese Menschen haben auch mal hier gelebt. Wo sind sie nun? Wo ist deren Zivilisation? Wieso konnten sie ihre Häuser nicht erhalten? Warum mussten wir kommen und neue Häuser erbauen? Und wird es unseren Häusern auch mal irgendwann so ergehen? Und nichts anderes hat uns davon abgehalten, die Zeichen mit den Propheten zu senden, als dass die Früheren sie für Lüge erklärten. Und wir gaben den Thamud die deutlich sichtbare Kamelstute. Sie aber taten an ihr Unrecht. Ja, aber sie verlangten ja nach Wundern, das kommt auch gleich nochmal, wie die Mekkaner zur Zeit des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, nach den größten Wundern verlangten. Und Allah sagt, dass ja, die Früheren hatten auch deutliche Wunder, sehr deutliche Wunder, aber sie taten ihr Unrecht. Und wir senden die Zeichen mit den Propheten nur, um Furcht einzuflößen. Und als wir zu dir sagten, gewiss, dein Herr umfasst die Menschen. Und wir haben das Gesicht, das wir dich sehen ließen, nur zu einer Versuchung für die Menschen gemacht. Das Gesicht, was hier erwähnt ist, ist die Himmelsfahrt, Mi'raj, dass wir dich sehen ließen, diese Zeichen, das haben wir nur zu einer Versuchung für die Menschen gemacht, dass wer das glauben wird und wen das in Zweifel werfen wird. Und ebenso den verfluchten Baum im Koran, weil die Verleugner sich über diesen Baum, der im Koran erwähnt wird, der in der Hölle wächst, sie machten sich lustig, dass wie soll ein Baum im Feuer wachsen? Ja, und Allah sagt, das ist alles eine Prüfung von Allah. Er erzählt euch das, um zu sehen, wer glaubt und wer verweigert. Wir flößen ihnen Furcht ein, doch mehrt ihnen dies nur an Übermaß an Auflehnung. Also manchen Menschen kannst du alle Zeichen mitteilen, aber das wird ihnen trotzdem ihren Glauben nicht mehren, sondern noch ihre Auflehnung vermehren. Als der Gesandte Allahs, sallallahu alaihi wasallam, nach der Himmelsfahrt zu den Menschen zurückkehrte und ihnen darüber berichtete, was er erlebt hatte durch die Gnade Allahs, dann viele Leute gerieten in Zweifel, dass wie innerhalb einer Nacht und sogar nur in einem Teil einer Nacht, soll er von Mekka nach Jerusalem, von Jerusalem noch in die sieben Himmel, und als erster bestätigte und frei von jedem Zweifel war, wer unser Vorbild Abu Bakr radiallahu an, As-Siddiq, derjenige, der wahrhaftig ist und die Wahrheit bestätigt hat. Und er sagte, dass zu ihm kommt doch Offenbarung von über den sieben Himmeln. Dann was ist das? Warum sollten wir das nicht glauben? Und bewahrheitete so seinen festen Glauben und sein immer bei dem Gesandten, sallallahu alaihi wasallam, an seiner Seite stehen. Das war Abu Bakr radiallahu anh.